Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Udo Bullmann, der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, glaubt, dass Theresa May heute mit ihrem Brexit-Abkommen im britischen Parlament scheitert. Deshalb stellt er hier im Deutschlandfunk eine Verschiebung des Austrittsdatums am 29. März in Aussicht. Naja, es gibt eine feste Frist, die etwas zu tun hat mit der Ankündigung, den Artikel 50, also den Austrittsartikel, geltend zu machen. Großbritannien kann jederzeit darum bitten, diese Frist zu verlängern. Das muss einstimmig dann von den Mitgliedstaaten, von den 27 befürwortet werden. Ich kann da gute Bedingungen für sehen, wenn die Briten signalisieren, auf welchem Wege sie zu einer klaren, von der Bevölkerung getragenen Entscheidung, einer stabilen Entscheidung finden wollen. Der SPD-Europa-Abgeordnete Udo Bullmann. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Joachim Lang, hat hier in den Informationen am Morgen noch einmal vor den Folgen einer weiteren Hängepartie in Sachen Brexit gewarnt. Der politische Aspekt einer Verschiebung ist ja immer die Hoffnung darauf, dass man das gewünschte Ziel noch erreichen mag. Aus Sicht der Wirtschaft ist es eine Verlängerung des Unsicherheitszeitraums und insofern ist das mit gemischten Gefühlen zu begleiten. Wir wären daran interessiert, dass es einen Termin gibt, an dem eine finale Entscheidung getroffen wird. Unter allen Szenarien, die es gibt, und das ist ja mittlerweile eine größere Anzahl, ist die Variante des Austritts ohne Abkommen mit Sicherheit die schlechteste. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang heute Morgen im Deutschlandfunk. An 8 deutschen Flughäfen streikt heute das Sicherheitspersonal, unter anderem auch in Frankfurt, Ursula Mayer. Dort streikt das Sicherheitspersonal wie angekündigt seit 2 Uhr morgens. Bis abends um 20 Uhr will man die Arbeit niederlegen. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport haben die Fluggesellschaften hier von rund 1200 An- und Abflügen etwa 610 gestrichen. Nur vereinzelt sind Fluggäste hier gestrandet, weil sie sich über die Flugausfälle vorab nicht ausreichend informiert haben. Die Fluggesellschaft Condor hat darüber hinaus etwa 1000 Passagiere hierher bestellt und bringt sie mit Bussen zu nicht bestreikten Flughäfen. In den Flughafenhallen haben sich mittlerweile einige hundert Sicherheitskräfte versammelt, um mit Trillerpfeifen und Trommeln zu demonstrieren. Das Bundesverfassungsgericht prüft ab heute ein Kernstück von Hartz IV. Es geht um Kürzungen, wenn Hartz IV-Empfänger ihren Pflichten nicht nachkommen. Für Bernd Rieksinger, Parteichef der Linken, ist die Streichung von Leistungen ein politisches Unding. Das System quasi der Bestrafung hat nicht funktioniert. Es passiert sogar das Gegenteil, wenn man die Menschen drangsaliert, wenn sie Termine versäumen oder ähnliche Dinge, brechen sie irgendwann den Kontakt mit dem Jobcenter ab. Man muss es ja so sehen, dass das oft Menschen sind, die jahrelang erwerbslos sind, oft dann auch physisch oder psychisch angeschlagen sind. Denen hilft man, indem man eine Brücke baut zum Arbeitsmarkt. Linken-Parteichef Bernd Rieksinger. In den Alpen soll sich die Schneelage heute entspannen, auch im zuletzt abgeschnittenen Allgäuer Skiort Balderschwang. Antje Dörfner. In Balderschwang wurden gestern weitere Häuser geräumt. Heute nun soll zuallererst der Schnee untersucht werden, um die Lawinengefahr einzuschätzen. Und wenn das Wetter es zulässt, soll es dort auch kontrollierte Lawinensprengungen geben. 10.000 Helfer sind in diesen Tagen in Bayern im Einsatz und helfen mit, die Schneemassen zu bekämpfen, etwa rund um Berchtesgaden und Traunstein. Entspannt hat sich die Situation in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. So ist es durchaus möglich, dass die Katastrophenfälle in diesen beiden Landkreisen heute im Laufe des Tages beendet werden können. Das Verteidigungsministerium in den USA hat den Militäreinsatz an der Grenze zu Mexiko verlängert. Sebastian Schreiber. Der Einsatz von mehr als 2000 US-Soldaten an der mexikanischen Grenze hätte in 2 Wochen enden sollen. Doch nun können die Truppen noch bis Ende September an der Grenze bleiben. Bislang halfen die Soldaten den Grenzschützern vor allem dabei, mögliche Schlupflöcher zwischen den beiden Ländern zu schließen. Nun soll das Militär nach Angaben des Pentagons verstärkt dazu beitragen, die Grenze zu überwachen. Demnach sollen die Truppen Kameras bedienen und Aufklärungsflüge absolvieren, aber auch auf einer Strecke von 240 Kilometern neuen Stacheldrahtzaun verlegen. Die Arbeit der Soldaten beschränkt sich damit weiter auf die logistische und strategische Unterstützung der Grenzschützer. Per Gesetz dürfen die Soldaten niemanden beim Übertritt der Grenze festnehmen.